An Pfeffer, ARD-Korrespondent in Istanbul. Was wissen Sie über diese Mitteilung des Wächterrates? Schönen guten Morgen. Diese Mitteilung des Wächterrates ist im Grunde nicht weiter überraschend. Und zwar deswegen, weil sich ja schon gestern am früheren Abend angedeutet hatte, dass der Wächterrat in diese Richtung gehen würde. Da gab es eine Meldung darüber, dass das, was gestern Morgen noch gesagt worden war, nämlich dass der Wächterrat ursprünglich Unregelmäßigkeiten festgestellt hatte, dass diese Berichte verzerrt dargestellt worden seien. Also am Morgen wurde ja auch im englischsprachigen staatlichen Sender Press TV wurde gesagt, ja, der Wächterrat habe Unregelmäßigkeiten festgestellt. Abends wurde dann zurückgerudert und im Grunde ist das jetzt der nächste logische Schritt, dass man sagt, alles war rechtens. Überraschend ist es aber zumindest insofern, als das gestern noch gesagt wurde, es sei noch zu früh, die Überprüfung laufe noch, man könne nichts dazu sagen. Was wissen Sie, Herr Pfeffer, wie die Nacht im Iran verlaufen ist und was darf man für heute erwarten? Also nach allem, was bekannt ist, war die Nacht wohl relativ ruhig. Da hat es keine Zusammenstöße gegeben und auch keine gewalttätigen Ausschreitungen. Gestern war es ja dazu gekommen, zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Etwa 1000 Demonstranten waren ja gestern Nachmittag auf der Straße unterwegs. 50 bis 60 sollen festgenommen worden sein. Für heute ist jetzt eigentlich geplant ein Generalstreik der Opposition. Man kann aber noch nicht genau einschätzen, inwiefern der tatsächlich umgesetzt wird. Würde der oder liegt der Vorteil eines Generalstreiks darin, dass sozusagen die Obrigkeit im Iran dagegen weniger einwenden kann als gegen Proteste auf der Straße? Ja, das ist meiner Ansicht nach die Idee dahinter. Mousavi hat sich ja auch gestern zurückgehalten. Er hat nicht extra zu weiteren Demonstrationen aufgerufen. Er hat sich eher generell geäußert auf seiner Website und hat gesagt, die Proteste sollen fortgesetzt werden. Das heißt, das kann man quasi unter diesem Motto verstehen. Angesichts der Repressionen, die es gegen die Oppositionsbewegung gibt auf der Straße, glauben Sie, dass wir das Ende der Straßenproteste im Iran erleben im Moment? Das ist natürlich im Moment sehr schwer einzuschätzen. Da muss man einfach abwarten, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Es ist natürlich einigermaßen plausibel, weil die Demonstranten natürlich Angst haben. Das ist schon ganz sicher. Also sie werden ja massiv eingeschüchtert, nicht erst seit der Rede von Khamenei, dem Revolutionsführer am vergangenen Freitag. Da hatte der ja nochmal ganz entschieden gesagt, wir werden mit Gewalt gegen die Demonstranten vorgehen, wenn die weitermachen. Also ja, das ist plausibel. Der UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat jetzt die iranischen Behörden aufgefordert, auf Gewalt zu verzichten, das Recht auf Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit zu achten. Was kann Ihrer Einschätzung nach der internationale Druck auf Iran bewirken? Das ist natürlich immer die Frage. Ich glaube, in erster Linie ist es mal wichtig, dass dieser internationale Druck überhaupt zustande kommt. Da hat sich der Generalsekretär der UN jetzt angeschlossen. Die EU hatte sich ja auch schon relativ deutlich geäußert. Gestern hatte der schwedische Außenminister Carl Bildt ja noch einmal gesagt, es liege jetzt an den Iranern, die Glaubwürdigkeit ihres politischen Prozesses zu beweisen. Schweden übernimmt ja den Ratsvorsitz ab Juli. Und auch ansonsten gibt es weitere Äußerungen. Die Iraner natürlich haben auf der anderen Seite das entschieden zurückgewiesen und verstehen das als Einmischung in innere Angelegenheiten. Schon am Sonntag ist ja klar geworden, dass Iran sagt, wir überlegen, die Diplomaten auszuweisen aus Deutschland, Frankreich und England, wenn ihr euch nicht zurückhaltet. Also inwiefern das im Moment ein schnelles Ergebnis bringen kann, das ist wirklich anzuzweifeln. Das war Kilian Pfeffer, der für uns aus Istanbul das Geschehen im Iran verfolgt.